durch die Hood. Nächster Halt Burger King, krieg alles for free, Bitch, weil ich der fucking Burner bin. Ich fick Mad Bitches, Bad Bitches, die für mich am Herz sitzen. Crack kochen, klauen sie, werden sie kurz erschossen. Ich häng fest in der Trap, doch will Geld ohne Ende. Der einzige Ausweg ist Handeln mit Mengen. Du fragst mich, was für Mengen? Homie, Tonnen sind nothing. Dein Dick ist wie dein Kontostand, sieht man es, muss man lachen. Meine Gangster Squad und ich kennen keinen Spaß. Rap ruhig deine Bars, Kugeln in den Arsch. Du jagst Geld, aber kein Shit, ich seh kein Guap in deinen Taschen. Ich rap solid, denn ich bin der King, in meiner Hood muss man hassen. Hoes finden mich hot, weil es der Wahrheit entspricht. Ich bin der Grund dafür, dass du Bitch einen Grabstein besitzt. Ich bin so fancy, du grindest vom Penny. Louis V, close, doch von Nokia das Handy. Sitz im Wagen und ride durch den Block sehr slow. Soft drinks and guns, no soft airs though. Doppeldollar im Namen, denn ich hustle für zwei. Egal wohin es geht, ich hab immer ne Pumpgun dabei. Sitz im Wagen und ride durch den Block sehr slow. Soft drinks and guns, no soft airs though. Doppeldollar im Namen, denn ich hustle für zwei. Egal wohin es geht, ich hab immer ne Pumpgun dabei. Häng rum im Bando, verticke das Rauschgift. Für jeden Penner habe ich Roundclips. Ich bin strapped und ready, schieß Kugeln in deinen fetten Caddy. Stack Money in der Sporttasche, bin icy, so wie Ben & Jerry's. So icy. Subway, wir fooden, es ist healthy und gut. Schieß auf jede Schwuchtel mit nem Tribal-Tattoo. Bullets fliegen nonstop, du bist am Block, dafür wirst du gleich sterben. Ich verkauf so große Rocks, man verwechselt sie ständig mit Bergen. Du gehst Spray und ich auch, du Graffitis und ich Kugel. Leute wie du haben in meiner City nix zu suchen. Renn lieber weg, Kleiner, bevor meine Tech feiert. Ich rap geiler als jeder Headliner vom Splash, denn da juckt mich echt keiner. Chill in der Trap, hör Gucci und koche die Ware, so ist das.